so deep, Rebels Philosophie ohne Rap fehlt mir was wie Rap ohne Beat. Das hier alles war viel Arbeit, was ihr jetzt hört. Mein Rap bringt Klarheit, da jetzt burnt. Mir brennen die Finger vom Tippen und Reimen. Sicherlich bleiben auch die witzigen Zeiten. Heute bin ich einsam, weil ich kein Vertrauen hab. Wer manchmal so gern hinter Gittern den Frauenknast. Gesellschaft bekommen und das ganz kostenlos. Kann mir vorstellen, dass du's nicht blickst, du klopfst so doof. Ich heb mich nicht gerne ab von anderen Menschen. Doch mein Rap kommt in Höhen, wo andere denken, der Junge ist wohl nur auf sich allein gestellt. Oh ja, das bin ich verdien bald allein mein Geld. Also merk dir, wenn du irgendwo den Namen Melbourne hörst, spring in die Luft und schreie so laut, dass die ganze Welt dich hört. Das hier ist der Kunde bunter Untergrund mit Too Much Crew, L-Bone und nem runden Punkt. Meine LP des Jahres mit Höhen und Tiefen, mit Bösen und Lieben einfach zum Hören geblieben. Das hier ist der Kunde bunter Untergrund mit Too Much Crew, L-Bone und nem runden Punkt. Meine LP des Jahres mit Höhen und Tiefen, mit Bösen und Lieben einfach zum Hören geblieben. Wenn ich erscheine, gleicht es einem Papstbesuch. Heb die Stimmung und werd den ganzen Tag gebucht. Beherrsch mich durch meine Selbstdisziplin. Wollte mich mit dir eigentlich total selbst erziehen. Ist mir nicht gelungen, könnt ihr daran sehen. Nur Zeit für Hip-Hop für mich klar, für andere extrem. Mein Flow steht und die LP mit diesem Track aus. War ein Wettlauf und wenn ihr jetzt schaut, seht ihr diese Scheibe mit meiner lernten Skills. Fast nie Pausen und zurück mit gestärktem Willen. Mit Versen, die auch manchmal unter die Haut gehen. Was alle Mädels anmacht wie Nivea Hautcreme, aufdrehen ist angesagt. Bis deine Mama sagt, der Typ ist so cool, den höre ich den ganzen Tag. Also merk dir, wenn du irgendwo den Namen Melbourne hörst, spring in die Luft und schrei so laut, dass die ganze Welt dich hört. Das hier ist der Kunde bunter Untergrund mit Too Much Crew, L-Bone und nem runden Punkt. Meine LP des Jahres mit Höhen und Tiefen, mit Bösen und Lieben einfach zum Hören geblieben. Das hier ist der Kunde bunter Untergrund mit Too Much Crew, L-Bone und nem runden Punkt. Meine LP des Jahres mit Höhen und Tiefen, mit Bösen nur Lieben, einfach zum Hören geblieben. Ja, das hier ist der Kunde bunter Untergrund mit Too Much Crew, L-Bone und dem runden Punkt. Meine LP des Jahres mit Höhen und Tiefen, mit Bösen und Lieben, einfach zum Hören geblieben. Ja, das hier ist der Kunde bunter Untergrund mit Too Much Crew, L-Bone und dem runden Punkt. Meine LP des Jahres mit Höhen und Tiefen, mit Bösen und Lieben, einfach zum Hören geblieben.